Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch Podcast Sex and the City Staffel Nummer 1 Special. Hallo Nils, Hallo wir Chris. haben ein neues Intro. Du hast ein neues Intro eingesprochen oder eingesungen, eingesummt. Ein Glalat. Ja, beziehungsweise mein guter Freund Uli hat Klavier gespielt, was sehr viel entscheidender ist bei dem Intro. Und ich habe dann einfach da drauf geträllert, so wie ich das immer mache, wenn ich die Intro-Musik auf meinem Computer höre, wenn ich die Folgen gucke. Ja, so stelle ich mir das auch So. immer vor, wenn du die Folgen anschaust, dass du da mitträllerst. Ja, genau Denn so so. mache ich das nämlich Hopst man auch. durchs Zimmer und freut sich, dass es losgeht und ja. Ja, wie ihr schon gehört habt, ist das ein unfassbar schönes Intro, was super auch zu dem Rewatch-Podcast jetzt passt. Und das wird uns jetzt die nächste Staffel dann durchgehend halt auch begleiten. Ach, ich dachte, wir steigern das vielleicht und enden dann mit einem Symphonieorchester oder so. Mal Du gucken. lass der Kreativität freien Lauf. Also ich habe damit echt keine Probleme. Ja, aber für das Ja. Special wollen wir das ja auch noch ein bisschen ja erweitern. Und zwar haben wir gedacht, wir laden mal einige Gäste ein. Unter anderem halt Gäste, die Sex and the City gar nicht geguckt haben, bis hin nur zu ein bisschen geguckt haben, bis hin zu mal geguckt haben und nochmal geguckt haben. Danach sprechen wir über das Staffel-Recap und dann in der Runde ein wenig über den Podcast selbst sowie über die Serie. Und dann haben wir noch einige Themen aufgegriffen, die wir in den einzelnen Podcast-Folgen ja so ganz kurz angeschnitten haben, aber über die wir halt sehr intensiv reden könnten, wenn wir das wollten. Fangen wir an der Vorstellungsrunde. Und zwar haben wir die Alexandra. Ja, hi. Ich beziehe mich meistens auf mich selbst als das A und O, wenn ich in Podcasts unterwegs bin. Ich habe auch einen eigenen Podcast, der tief schläft und er heißt Gesprochene Sitzsätze. Mit einem tollen Intro. Nicht so toll wie Ja, euer. aber deins ist ohrwurmverdächtig. Also, ich hatte das jetzt die ganze Woche lang, oder war das letzte Woche? Ich weiß nicht mehr. Die ganze Zeit im Ohr. Das ist echt großartig. Voll gut. Ja, hört euch auf jeden Fall den Podcast von mir an. Das ist echt großartig. Vor allem, wenn ihr euch für Literatur interessiert. Den letzten, den ich jetzt gehört habe, da ging es halt um ein Kinderbuch. Das war auch sehr, sehr toll. Hört euch einfach mal die ganzen Folgen an. Die sind großartig. Ja, danke. Witzigerweise habe ich auch extra für den Podcast jetzt Sekundärliteratur gelesen. Genau. Und das, was du jetzt gerade dann halt auch gelesen hast, das kannst du dann immer wieder schön droppen in die einzelnen Themen, die wir gleich ansprechen. Das ist super. Als zweiten Gast haben wir den Stefan vom Sneakpot und vom Cocktail-Podcast zu Gast. Das ist richtig. Hallo. Hi, und du bist einer derjenigen, der eigentlich fast gar kein Sex in the City geguckt hat, beziehungsweise wenn, dann nur länger her. Genau, damals quasi live, also als es so zum ersten Mal im Fernsehen kam und der große Hype war, da habe ich dann freiwillig mitschauen dürfen oder wie man das richtig nennt. Beziehungsweise wir haben den Film, haben wir ja geschaut für unsere Folge Nummer 9, wo wir über den Cosmopolitan geredet haben und dann innerhalb der Folge auch eben über Sex and the City sprechen mussten. Genau, und ihr habt was unfassbar Großartiges gemacht. Dafür, dass ihr keine Sex and the City Fans seid, habt ihr euch selbst mit den Mädels verglichen. Und du warst die Miranda. Ja, das muss ich ehrlich sagen, wusste ich nicht mehr, aber da wir irgendwie in den letzten Wochen haben wir das öfteren gesprochen, da hast du mir das ja schon mal erzählt und Ja, und wir sind ja so jetzt kleine bin ich Miranda-Fans, Miranda. von daher, naja. Ist ja super, dass du auch dabei bist, als Ja. Miranda-Ersatz. Heute mit Miranda. Was aber deutlich besser ist, weil du Deutsch sprichst. Ja. Genau. Und als dritten Gast haben wir den Markus vom E&U-Gespräch mit dabei. Hallo, Markus. Hallo. Ja, du hast Sex and the City eigentlich auch so gar nicht wahrgenommen, oder? Oder geguckt? Ja, also wahrgenommen schon, aber nie so wirklich geguckt. Das lief ja, das lief Ende der neun, nee, Anfang 2000er, ne, so um den Dreh, um 2000. 98 hat es angefangen. Damit oute ich mich schon mal als Nicht-Experte. Also Skandalös. ich habe irgendwie mitgekriegt, dass die Serie lief. Und ich weiß, ich habe damals in meiner alten WG, glaube ich, die letzten oder die letzte Folge mit meiner Mitbewohnerin zusammengeguckt. Und dann halt jetzt gerade eben, nochmal die 9. Folge der ersten Staffel, die ihr mir empfohlen habt, als eine der, die ich mir unbedingt angucken sollte. Und ich habe euren Podcast gehört. Genau, also richtig schön direktes Feedback, was wir von euch kriegen können, um uns noch ein bisschen zu verbessern und über die einzelnen Themen zu sprechen. Als erstes fangen wir mal an mit dem Staffel-Recap und sprechen so ein bisschen über die Bewertungen und über unsere tolle Tabelle. Nämlich, wir haben eine hübsche Tabelle zusammengestaltet, die Bewertung von uns genommen und die nochmal mit tv.com verglichen oder tv.com. Die tv.com-Bewertungen sind aber ja nicht wirklich aussageträchtig. Ja, es ist eine Infografik, wie ich sie am liebsten habe. Es ist total schön und völlig sinnfrei, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, und ich habe keine Ahnung, was sie auch großartig irgendwie darstellen soll, weil wir sind halt überwiegend mit 3 Punkten häufig irgendwie der gleichen Meinung gewesen. Und auch, ja, tv.com ist ja umgerechnet auf unsere Stanford-Skala halt wirklich, ja, immer auf der 3 oder auf der 2,6 ja. oder 2,5. Was wir also immerhin sehen, ist, dass wir uns da nicht unterscheiden vom generellen Fernsehpublikum, das auf tv.com seine Wertung hinterlässt. Denn offensichtlich finden alle Folgen ganz toll. Also haben wir es ja schön ausgewählt, dass wir Sex and the City als Rewatch-Podcast gewählt haben. Ja, es macht auf jeden Fall mehr Spaß, als irgendeine Serie zu nehmen, bei der man jede Folge hasst. Vielleicht könntet ihr ja sogar mal den Versuch machen, die Bewertung aufzuschlüsseln. Ich habe mich immer gefragt, also einerseits vielleicht, um es vorab zu sagen, es macht total Spaß, euch dabei zuzuhören und eure Begeisterung zu hören und eure Bewertung zu hören. Dann habe ich mich eben gefragt, wo kommt eure Begeisterung eigentlich genau her? Also wo ist die Wurzel? Und auch, wie fließt das in eure Bewertung ein? Also dadurch, dass ihr dann am Ende einfach nur begeistert seid, kommt natürlich auf die 3 raus. Vielleicht könntet ihr auch mal das aufschlüsseln. Also dass ihr dann vorab sagt, ich gebe 3 Punkte für die Themen, 2 Punkte für die Mode. Die Umsetzung ist nur 1 Punkt, weil, weiß ich auch nicht, wer hat schon mal gesagt, der Kameramann oder Frau war betrunken, aber insgesamt trotzdem 2 Stanfords. Also so könnte ich es mir auch vorstellen, mal so als Anmerkung. Ja, dann könnte man daraus den Durchschnitt errechnen. Oh, dann musst du aber mit krummen Punkten dann rechnen. Das wird ganz schön schwer, oder? Die Folge hat 2,739 Punkte. Ich weiß nicht, Nils macht das ja. Das Problem ist vielleicht, dass man damit eine Präzision vortäuscht, die so nicht gegeben ist, weil wir halt sowieso immer alles total super finden. Aber auf jeden Fall würde es Sinn machen. Also wir teilen ja mittlerweile auch die Episoden so auf, dass wir verschiedene Dinge bewerten. Man könnte natürlich den Stanford dann noch aufschlüsseln. Aber sowas wie der Kameramann war betrunken oder so, das ist immer eine Metaebene, auf die ich mich ganz selten begebe beim Gucken. Also diese Ebene, wie die technische Umsetzung ist oder so, das mache ich echt nur wenn es mir total auffällt, wie zum Beispiel ganz am Anfang der Serie, wo dieses Intro ist, was gar nichts mit der ganzen Serie zu tun hat, was man aber nur weiß, wenn man die Serie schon gesehen hat. Und also manchmal gibt es so technische Dinge, die ich dann total toll finde, aber ich bin eigentlich immer jemand, der denkt, das ist eine komplett reale Handlung und ich muss jetzt beurteilen, was da passiert. Naja, wobei gerade du hast, glaube ich, auch oft sowas gesagt wie, da war jetzt der rote Faden nicht mehr drin oder am Anfang haben sie das und das eingeführt und dann gar nicht mehr erwähnt oder hast es lobend genannt, wenn es so war. Das wäre ja dann auch so ein Meta-Ding, das man mit... Ja, das stimmt. Also in Bezug auf Geschichten oder wie die Handlung verläuft oder so, das stimmt, das sowas merke ich, so Tropes oder so, die dann bedient werden. Das ist aber eine gute Idee, dass wir das tatsächlich dann halt so nochmal extra aufschlüsseln. Vielleicht sieht dann halt die nächste Tabelle dann auch ein bisschen bunter, wird sie definitiv sein, aber vielleicht kann man da auch mehr rauslesen, weil momentan lesen wir nur daraus, dass du dadurch, dass du einmal ein Standwort vergeben hast, dass die Folge Nummer 9 nicht so sonderlich toll ist, was ja schade eigentlich ist. Ist es Folge Nummer 9? Ja, das ist Folge Nummer 9. Haben wir Markus die Folge Nummer 9 empfohlen? Ja, habt ihr. Welche Folge hast du denn geguckt? Die Monogamisten, also Folge Nummer 7 oder Wunder der Technik? Wunder der Technik. Also The Charter and the Herb. Ah, okay. Wunder aber die Folge Technik. Ist auch gut. Ja, also wir die schlecht bewertet haben. Oh, okay. Das ist auf jeden Fall die herausfallende Folge. Also, wenn es um Zahlen geht, fragt mich nicht. Ich krieg's nicht mal hin, die richtige Episodenzahl zu der Folge hinzubiegen. Naja, okay, ja, genau. Vielleicht noch ganz kurz was Allgemeines. Ich finde es total super, dass ihr die Stanford-Skala habt, also dass ihr die so genannt habt, weil, also sie ist ja benannt nach dem schwulen Freund da, diesem Stanford. Aber es erinnert irgendwie auch an die Beaufort-Skala, diese Windstärken-Skala vom Namen her und auch irgendwie an die Stanford-Universität. Also, dass ich am Anfang, also ich habe die erste, Es klingt einfach super akademisch. Ja, es klingt, also, ja, und auch, dass es nur drei Punkte sind, das klingt irgendwie, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall, ich finde es überzeugend, ihr solltet das beibehalten. Ja, ich hab lang gebraucht, um rauszufinden, was ihr damit meint, weil ich nicht so in dieser Serie drin bin. Aber dann so, Ach so. Was könnte das sein? Ich habe immer diese Melonenhüte, die heißen doch auch so ähnlich, oder? Melonenhüte? Die Melonenhüte heißt, glaube ich, Stetson, oder? Na, ist ja nah genug dran, oder? Ja. Ich dachte halt, die hätten diese, also einfach so Hüte als Bewertung genommen und drei Hüte ist halt super und ein Hut ist halt nicht so gut. Aber also bei euch heißt ja ein Hut auch schon eine tolle Folge. Also nicht Hüte. Heißt das, obwohl entsprechend hätte man ja eigentlich dann vielleicht eher eine Manolo Blahnik-Skala machen sollen, oder? Weil es geht ja, glaube ich, mehr um Schuhe als um Hüte in der Serie. Ja, deswegen war ich also so irritiert, weil ich habe nur diese Assoziation falsch gehabt. Ja. Deswegen gut, dass du das jetzt aufgeklärt hast. Ja, vor dem geistigen Auge hatten wir tatsächlich irgendwie eine Anzahl von Schuhen oder eine Anzahl von Cocktailgläsern oder so, die man dann vergibt. Aber das war zu einfach. Ja. Wir meinen es ja auch gar nicht ernst, so. Also, was? Wir lieben ja halt die ganze Serie. Also, insofern ist es ja nur die Imitation einer Bewertung quasi, wie sie ich meine, beim Sneak-Podcast zum Beispiel, ihr wisst ja dann gar nicht, was ihr seht. Also, wenn ihr in die Sneak geht oder so. Das heißt, man kann auch schlechte Filme kriegen. Das heißt, es macht Sinn, eine Bewertung zu haben, um die Filme untereinander quasi zu bewerten. Aber wenn ich immer nur Sachen bespreche, die ich mag, ist es halt ein bisschen schwierig, dann noch so eine Binnendifferenzierung einzuführen. Deswegen haben wir, glaube ich, auch nur drei Punkte. Also ich meine, es macht keinen Sinn, jetzt eine 10-stufige Skala einzuführen, wenn wir sowieso alles toll finden. Dann 8, 9 und 10 gegeben, deswegen ist schon 1, 2, 3. Ja. Perfekt. Genau. Das ist quasi der obere Abschnitt von der 10er-Skala. Ein Stanford setzt du bei 7 auf der normalen Filmbewertung ein. Ja. Ich habe ja Stanford am Anfang sehr wörtlich genommen. Also ich habe früher mal am Anfang ein bisschen Sex and the City gesehen und bin ja ziemlich schnell davon abgekommen. Darüber sprechen wir später. Und konnte mich eben nur daran erinnern, dass ich Stanford sehr unangenehm fand und dachte deshalb, dass die Stanford-Bewertung tatsächlich ironisch oder gar negativ sei. Ja. Also wenn ich den Typ sehe, möchte ich immer ihm durch die Haare wuscheln, aber er hat ja gar keine. Der das ist aber nicht seine Schuld. Hat er nicht hinten Haare? Oder unten? Oder. Also wirklich, Nils. Da möchte ich ihm nicht vorstellen. Das ist okay. Ich auch nicht. Ja, dann haben wir auch noch mal eine Top 3 zusammengestellt. Nils, was ist denn deine Top 3 von dieser ersten Staffel, von den ganzen Folgen her? Also die Folge, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, wäre, glaube ich, die Babyparty. Mhm. Da steckt so viel drin an Themen, die jetzt so typische Mit-30er-Themen sind vielleicht auch. Und sie ist super lustig und ich mochte sie insgesamt total gerne. Und ich komme nicht über diesen unsichtbaren Hundezaun weg. Was aber auch wirklich fies ist. Und diese Frau, diese Skandalnudeln und die Klamotten und alles stimmt, an der Folge war einfach ziemlich großartig. Und der zweite Folge? Ich weiß nicht, heimlicher Sex mochte ich noch sehr gerne. Mit der Käsedame. Genau, die Käsedame, diese mütterliche Käsefrau. Und das einzige Mal, dass tatsächlich ja sowas Ähnliches vorkam wie ein Klassenkonflikt oder so. Also, dass tatsächlich irgendwie reales Leben stattfindet in Manhattan. Und wie das dargestellt wurde, das fand ich auch sehr schön. Also diese Beziehung. Und sie bei diesem Chinesen mit Mr. Big, das fand ich auch. Also man hatte nicht nur diese Glamour-Orte, sondern man hatte so auch so die Hinterorte irgendwie in der Folge. Das fand ich sehr schön. Und die waren bei Bed, Bath and Beyond. Stimmt, da war ich ja auch noch nie. Aber das ist so ein legendärer Laden. Ja, zumindest in den ganzen Serien kommt der relativ häufig vor. Als dritte Folge? Als dritte kann ich mich nicht entscheiden zwischen Im Tal der Mitzwanziger und Models und Menschen. Die mochte ich beide sehr gerne, weil sie mich an die Zeit erinnern, in der ich das erste Mal Sex in the City gesehen habe, nämlich in den Mitzwanzigern. Und mit meiner besten Freundin, die mir immer viel von ihren Modeljobs erzählt hat. Und diese Realitäten fand ich beide wieder total in diesen Folgen wieder. Also bis hin zu, du hast mich ja schon dafür verwünscht oder hast nicht verstanden, dass das so ist, aber bis hin zu, dass ich selber mit Klopapier Kaffee gekocht habe, weil ich keine Filtertüten mehr hatte. Ja, weil ich Kaffee nicht mag und weil ich das nicht verstehen kann, dass man da Klopapier... Nils, ich kann mir übrigens nicht vorstellen, wie das gehen soll. So Klopapier, das wird doch direkt, das löst sich doch direkt auf, oder? Nö, nee? Tut es nicht. Und wie mag? Das ist doch... Im besten Falle sehr reißfest und saugstark. Also das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Legt man dann. Du musst halt die Bahnen so legen, okay, dass sie sich überlappen. Also ne, so drei ungefähr. Dreimal zwei Blätter vielleicht. In so einem Kaffeefilter. Ja, zweimal so zwei Blätter rein, vielleicht auch. Genau, in so einen Kaffeefilter reinlegen und dann Kaffee drauf und dann Wasser drauf. Okay, das geht eigentlich ganz gut. Wieder was dazu gelernt. Das fand ich so großartig, als du darüber... Das hast du doch im Podcast schon erzählt, oder? Das kommt mir gerade so bekannt vor. Ich fand das so lustig. Ich bin da mit dem Auto irgendwo im Norden von Frankfurt umhergegurkt und habe mich laut im Auto kaputt gelacht, wie du erzählst, wie du Kaffee mit dem Toilettenpapier kochst und dann, super, ich fand's so lustig. Bin ich jetzt der einzige Mensch, der das jemals gemacht hat? Ja. Ich hab da auch vorher noch nie von gehört, dass das geht, aber ich fand's auf jeden Fall interessant. Also ich meine, man wacht auf, man hat keine Filtertüten mehr, man hat Kaffee und man möchte einen Kaffee. Ich meine, da ist man relativ schnell bei Klopapier. Vielleicht noch ich weiß gar nicht, was es noch für Möglichkeiten gibt. Also natürlich rausgehen zum Späti oder zum Starbucks, aber damals gab es noch keinen Starbucks. Strumpfhosen vielleicht. Stimmt, das habe ich schon mal gesehen. Oh, ja. Strumpfhosen. Willst du, hast bestimmt ein paar Strumpfhosen bei dir. Zufällig ja. Und dann nur den Fuß rein, oder? Praktischerweise. Vielleicht einfach den Fuß abschneiden und drüber spannen. Stimmt, das könnte auch funktionieren. Aber das ist doch nicht fein genug. Die Strumpfhose? Das wird dann so ein Americano oder sowas. Ja, ja. Also Netzstrumpfhose wäre blöd, aber so eine normale, ja. Ja, Netz wäre, glaube ich, ganz blöd. Das ist ja mehr so türkisch. Dann können wir auch die Netzoberteile. Was übrigens auch lecker dafür ist. Aber das ist auch gut. Ach, ist doch schön, wenn man im Special mal die Zeit hat, über die Dinge zu reden, über die man in den Episoden nur so flüchtig alle wichtigen Themen streifen kann. Wie koche ich mich? Ja, genau, die wichtigen Themen. Ja, dann habe ich jetzt noch meine drei. Also als erste würde ich sagen, die große Dürre, also Folge Nummer 11, die fand ich großartig. Ja. Vor allem Miranda natürlich, die ja fast durchgedreht ist. Die den Bauarbeiter zusammen macht. Super. Das Catcall, richtig. Super Situation, auch wenn die da am Fenster sitzen und das Pärchen gegenüber bei dem, in diesem Gebäude, das es normalerweise in den anderen Folgen überhaupt nicht gibt. Nur in dieser Outer Limits-Folge. Ja, genau, das fand ich echt großartig. Als zweite Folge würde ich sagen, die Monogamisten, Folge Nummer 7. Die war auch sehr großartig, war natürlich wieder Miranda. Die Person, die rausgestochen ist in dieser Serie, in dieser Folge, in dieser Episode. Ja, und als drittes, da habe ich mich echt schwer getan, mir da was rauszusuchen. Weshalb ich dann halt auch Sex wie ein Mann, also Folge Nummer 1 nehme. Denn das ist schöner, einleitende Folge für diese Welt, für diese Sex and the City Welt. Weil wirklich jedes der einzelnen Charaktere ein bisschen vorgestellt wird. Auch so diese sehr eigenartige Anfangsgeschichte mit dem Mädel, das nach Manhattan kommt, um die wahre Liebe zu treffen, was ja auch auf Carrie zutrifft. Fand ich auf jeden Fall immer sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, wie oft ich die schon gesehen habe. Da fällt mir doch glatt was aus meiner Sekundärliteratur ein. Wow! Also ich meine, da ist es auch sehr offensichtlich, die Folge fängt ja mit diesem "Es war einmal" an, also bringt ja wirklich so dieses Märchenhafte rein. Was für mich aber so eine kleine Glühbirne war, ist das Folgende. Also ich habe mich immer schon über diesen Vorspann gewundert, was das da soll mit dieser Pfütze und Carrie in diesem merkwürdigen Tütü. Und da habe ich aber was gelesen, da hat das jemand eine urbane Cinderella genannt. Also so eine keuche Märchenelfe einerseits. Ah. Und dann fährt dieser Bus vorbei mit einer verführerischen Sirene drauf. Das sind alles gerade Zitate so. Und das hat ja irgendwie, also es passt da zu diesem, es war einmal, also jedenfalls der Bus fährt eben in diese Pfütze und ja, beschmutzt eben die Cinderella. Also so dieses Virgin gegen Hure-Ding. Und, das habe ich ja. Das noch nie gesehen. Cool. Ja. Also ich habe mir da echt keine Gedanken übers Intro gemacht. Ich dachte immer, das ist aus der Folge sowieso. ist es aus einer Folge alleine? Das ist ja dann schon eine witzige Information. Ja, dieses, was sie ja da anhat, dieses Tütü-artige ist aus einer Folge und halt dieser Bus mit dem Aufdruck von ihr ist auch aus der Folge. Das ist das Nackigkleid. Ja, ja, genau, Titten auf Toast, das kenne ich natürlich noch, aber ich habe mich halt immer gefragt, wenn man ein Intro filmt, wieso macht man dann dieses Intro? Ich finde das so pointless irgendwie. Und das hat mich so ein bisschen befriedigt, sozusagen, das zu lieben. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, tatsächlich. Aber absolut, also eigentlich eine gute Idee, gell? Das so aufzuziehen. Nur ich denke mal, dass da sonst keiner drauf gekommen ist. Für mich war das immer nur so das Sinnbild von der Stadt, also von dem einzelnen Menschen in der Stadt, dass man, also egal wie gut man drauf ist und alles ist super, innerhalb von 10 Sekunden kann dir gezeigt werden, dass du total egal bist. Ja. Und dann geht es dir halt scheiße. So. Ja, wenn man es als dieses Symbol oder Bilder nimmt, wird da eben einfach diese Urban Romance beschmutzt. Ja. Und aber durch sich selbst, also durch ihren Bus. Also sie beschmutzt sich selber. Kann man das so durch sagen? Durch die zukünftige Carrie. Durch die zukünftige? Ja. Okay, ja. Weil sie verändert sich ja dann auch. Sie wird ja dann auch irgendwie so ein bisschen, das wird man in der zweiten Staffel auch so ein bisschen sehen. Also dann ist sie teilweise, ich möchte nicht zu viel spoilern. Also es gibt eine Folge, wo sie wirklich komplett durchdreht. Ist auch eines meiner Lieblingsfolgen. Da werden wir richtig viel Spaß haben, wenn wir darüber sprechen. Ja, man kann auch im Symbol bleiben. Also wenn das eine da die Cinderella in dem Kostüm ist, dann ist das eine das die Maskerade und das, was vorbeifährt, ist das Bild, das erfüllt werden möchte, eigentlich die Fantasie. Ja. Ich werde das jetzt nie wieder mit dieser Leichtigkeit vor mich hin trällern. Intro. Das wird jetzt so ein melancholisches Trällern. Eine dramatische auf jeden Fall. Ein bisschen mehr in Moll. Aber es ist ja jetzt konserviert mit der fröhlichen Leichtigkeit. Ich bin so gespannt auf den Vorspann. Ja. Ja, den hast du doch schon gehört. Gesehen, oder nicht? Nee. Er meint euren vom Podcast. Den hast du uns ja nicht vorgespielt. Ach so. Ja. Ach ja, den habe ich. Ja, stimmt. Wir sind jetzt in dieser Sendung, wo dieser Vorspann davor ist, aber wir kennen ihn nicht. Ja. Den wir schon kommentiert haben, aber den niemand kennt, außer uns beiden, Chris. Stimmt. Wobei, das ist nicht ganz richtig. Markus hätte ihn auch hören können, aber nicht in der finalen Version. Das habe ich ihm vorenthalten. Naja, dann gibt's ihn am Ende noch. Genau. Ja, so allgemein in die Runde. Also, ihr habt den Podcast ja jetzt gehört. Kommt es so rüber, wie die Serie eigentlich auch ist? Oder ist unsere Euphorie ein wenig zu überschweifend und stellt Sex and the City in einem besseren Licht dar, als es tatsächlich ist? Eure Euphorie bringt mich fast dazu, die Serie zu schauen. Also nicht, dass ich sie auf sich heraus ablehnen würde, aber ich habe das Gefühl, ich habe so wenig Zeit, überhaupt irgendwas zu gucken. Dann ist das Interesse da noch nicht ganz so groß. Aber wenn ich es als Podcast mitnehmen könnte, so wie ich euch immer mitnehme, da würde ich es auf jeden Fall locker gucken. Es sind ja nur 20 Minuten, also theoretisch. Beim Autofahren? Beim Autofahren, das ist ganz gut, ja. Nee, also mir macht es wirklich, also ihr habt es geschafft, mich davon zu überzeugen, dass man das doch eigentlich mal gucken müsste, um das mal gesehen zu haben. Jetzt müssten wir so ein Katsching irgendwie reinbauen. Das kannst du ja wenn wir nachher jetzt Sponsoring hätten. Ja, ich noch ein Katsching, also ich trenne es nämlich eigentlich, ich sehe da gar nicht die Verbindung von eurer Freude, das unbedingt nachzugucken, ich habe einfach Freude an sich, euch zu hören, also das habe ich dem Chris mal getwittert und das ist nicht gelogen, wenn euer Podcast im Podcatcher auftaucht, das ist dann der erste eigentlich, den ich so, ja, zum Beispiel beim Kochen und so weiter angehört habe, weil es so Spaß macht, eben eure Begeisterung zu hören und auch eure Bewertung von der Mode. Also ich lebe da komplett auf einem anderen Planeten und es ist so witzig, das zu hören. Großartig, wunderbar. Genau bei dir, Alex. Cool. Ganz genau. Genau so geht es mir auch so. Oh, cool. Es gibt wieder Sex and the City. Juhu. Danke. Dankeschön. Und Markus, was sagst du zu der Serie? Podcast? Also ich bin ja sowieso überhaupt jetzt durch euren Podcast überhaupt nochmal auf die Serie aufmerksam geworden, weil sonst wäre die irgendwie völlig für mich jetzt so in Vergessenheit geraten. Also es macht total Spaß, euch zuzuhören, auf jeden Fall. Auch gerade, dass ihr das immer so schön ironisch macht. Was? Ja, nicht? Oder habe ich da jetzt was verstanden? Nein. Ich glaube, wir ziehen die ironische Ebene ein, damit wir eine Hintertür offen haben, falls uns jemand dafür verurteilt, dass wir sie so lieben. Also es changiert bestimmt immer hin und her. Ich fand es interessant, ich habe jetzt die Folge ja gesehen, die 9. Und ich war überrascht, wie leicht diese Serie ist. Ich hatte die irgendwie ganz, also nicht ganz anders, aber doch schon irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung. Also es ist ja irgendwie ganz leicht und nett und locker und so. Und irgendwie hatte ich das anders in Erinnerung. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich damals ja auch irgendwie 15 Jahre jünger war. Und das wirklich alles irgendwie anders verstanden habe oder irgendwie, keine Ahnung. Aber das jetzt nochmal zu gucken, habe ich gedacht, ach ja, das ist ja doch ganz nett. Also ich glaube ganz ehrlich, dass ich die Serie nie komplett gucken werde. Aber zumindest habe ich, damals habe ich immer gedacht, ach ja, nee, es ist das anstrengend, mir das anzugucken. Und das hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr. Jetzt habe ich eher gedacht, ach, das ist ja... Aber mittlerweile, also ich meine, ich weiß nicht genau, ob es an der Serie liegt oder ob es daran liegt, dass man mittlerweile sowas guckt wie Game of Thrones, wo man jede Woche irgendwie mit einer posttraumatischen Belastungsstörung rausgeht. Ja. Das hätten die damals halt niemals so gemacht. Und ich finde, das ist total entspannt, wenn man jetzt zurückgeht und weiß, dass alle vier Frauen am Ende der Folge noch leben, dass es wieder zurückkehrt, dass es zurückkehrt irgendwie. Ja, zum Status Quo, sodass man eigentlich auch jede Woche gar nicht einschalten muss und es gucken muss oder so. Es war ja, also ich meine, es entwickelt sich natürlich was und es ändert sich. Aber es ist ein total ungewohntes Erlebnis eigentlich. Da hast du schon recht, ja. Wieder zurückzugehen, ja. Ich finde ein sehr entspannendes durchaus. Was mich mega überrascht hat, ist, dass man gar nicht so die Zeitreise merkt. Also ich habe jetzt erwartet, das so viele Jahre wieder zu gucken und die erste Staffel ist ja von 98. Ja. Dass man da total merkt, dass es eben aus einer anderen Zeit noch ist, ohne Handys und keine Ahnung, das fällt fast gar nicht auf. Nur so ein paar Mal, wenn die dann eben im Festnetz telefonieren, waren so Momente, oder wo man dachte, na, hättet ihr jetzt ein Handy gehabt, hättet ihr euch schneller gefunden oder sowas. Aber ansonsten fällt es ja kaum auf. Was aber andererseits ja auch bedeutet, dass es vielleicht gar nicht so... naja, Themen aus der Zeit auch konkret auffasst, oder? Also mit aufnimmt, die man jetzt nicht mehr verstehen würde. Also, mir sind zum Beispiel aufgefallen, gleich in den ersten Folgen gibt es Themen, die 15 Jahre später genauso brach liegen und wo man sich gar nicht mehr erinnern konnte, dass das damals schon aufgemacht wurde oder so, aber ich weiß nicht, in einer der ersten Folgen trifft Carrie irgendwie ein schwules Pärchen, die jetzt heiraten und es geht ihr voll auf den Keks, weil das so spießig ist, also weil die jetzt unbedingt heiraten wollen und dann wollen sie ein Kind adoptieren und sie selber fühlt sich irgendwie völlig überrumpelt von den Homos, die jetzt heteronormativer leben wollen als sie. Und das fand ich zum Beispiel, also ich dachte so, okay, das ist jetzt die Diskussion genauso, nur halt schon 15 Jahre früher. Ja, und die wollen also, auch ein Ei von ihr, also das ist ja auch noch ein bisschen speziell. Ach stimmt, die wollten ihr ein Ei von ihr. Lange nicht mehr gesehen, kriege ich ein Ei von dir. What? Richtig. Also, das ist irgendwie faszinierend und ich meine, ja. Ja, was ich auch interessant finde, also wie Markus schon sagt, also es ist sehr leicht und locker erzählt, aber ich finde, da, also auch die Themen, die wir uns jetzt mal aufgeschrieben haben, über die wir auch noch gleich reden können, das sind schon echt teilweise harte Themen dabei, die sehr wichtig sind, auch vor allem so Beziehungsthemen, die man nicht so einfach abschalten kann und sagen kann, okay, normalerweise müsste man das auf einer komplett anderen Ebene diskutieren, die ernsthafter ist. Und die machen das halt mehr oder weniger ernsthaft, aber dadurch, dass dann zum Beispiel eine Charlotte da ist, die total naiv ist, weil ihr Mann ja mit ihr Analsex haben möchte und sie damit überhaupt nicht klarkommt und ihr ganzes Weltbild zusammenbricht, macht's dann halt wieder lustig. Und ja, dabei ist das eigentlich ein ganz wichtiges Thema, auch so in einer Beziehung und auch dieses Machtgefälle teilweise mit dem in dem Thema, wo, in der Folge, wo es dann halt auch um Geld ging, ob Sex gleich Macht gleich Geld ist oder sowas in der Art. Aber gerade jetzt auch nochmal auf die zurückzukommen, also die rauszugreifen, dieses schwule Pärchen und die Sache mit dem Ei. Man könnte aber auch sagen, okay, krasses Thema für die Zeit oder wichtig und immer noch relevant, aber dann lassen die ja auch einfach da stehen und gehen weiter und reden plakativ gesagt eben über Schuhe. Also das Thema wird dann auch einfach liegen gelassen. Ja, ja. Das stimmt. Also es wird nicht verarbeitet, es wird nur angeteasert ein bisschen. Das ist schon interessant, dass man so alleine gelassen wird mit solchen harten, in Anführungszeichen, Themen. Genau, also Carrie macht ja immer nur das fertig, was sie dann auch wirklich selbst akut betrifft und in ihrer Kolumne dann irgendwie landen. Oder böse gesagt, sie schreibt eine Kolumne und macht dann in ihrem Privatleben das durch, damit sie die Kolumne schreiben kann. Oder wie Mr. Big irgendwann mal im Bett zu ihr sagt, das wird sicher eine interessante Kolumne. Ach, das ist noch das Einzige. Da habe ich ganz oft gedacht, eigentlich, wenn es da schon so Social Media gegeben hätte und sie wäre jetzt ja auch auf Twitter und alles Mögliche, hätten die doch die ganze Zeit gesagt, ja, aber Twitter das nicht. Und in einer Episode sagt er dann auch irgendwie Charlotte, das kommt in deiner Kolumne vor. Ja, stimmt, ja. Was aber schon extrem ist. Ich meine, du hast eine Freundin, der du die privatesten, intimsten Dinge verrätst und die verarbeitet es dann öffentlich in einer Zeitung, die eigentlich in New York jeder irgendwo an jeder Straßenecke bekommt und lesen kann. Mhm. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Ich weiß das nicht, ob ich dann frei sprechen könnte. Lustig ist ja, dass die Serie tatsächlich dann auf einem Buch beruht, das wiederum auf Kolumne beruht von einer Person, die es tatsächlich gab. Ja. Also Habt ihr das mal gelesen? Also die echten Kolumnen von einer echten Person aus dem echten Leben? Ich habe nur das erste Buch, aber das war nicht so gut. Ich habe es auch nicht ganz gelesen. Oh. Das echte Leben ist zu langweilig. Das weiß ich nicht. Also ich hatte mal ein Special gesehen über Sex and the City und da wurde gesagt, dass die Mitarbeiter auch so jede Woche irgendwie gefragt worden sind, ob sie jetzt irgendwie lustige Geschichten haben. Und diese ganzen Geschichten wurden dann in die Serie eingebaut. So dass es authentischer wirkt. Das war so ganz zum Schluss der sechsten Staffel. Also so ganz unauthentisch ist es nicht. Ich meine, also viele Themen, wenn ich jetzt eine Frau oder ein Mann wäre, der hetero wäre und in einer komischen Hetero-Beziehung in New York mit unfassbar viel Geld hätte, und da, dann hätte ich vielleicht ähnliche Probleme. Ich kann es mir zumindest vorstellen. Also man kann das ja sogar abstrahieren von diesem Setting. Also man hat ja viele von diesen Problemen tatsächlich schon so gehabt, nur halt nicht in New York oder in einem Nachtclub oder in einem 20.000-Dollar-Kleid. So. Also wenn man das alles weglässt, dann sind ja tatsächlich Thematiken dabei, die man selber auch so kennt. So. Ja. Nur halt ja in der Verarbeitung irgendwie so leicht, dass es nicht wehtut oder so. Und dass man es entweder als lustige Comedy nehmen kann oder halt tatsächlich drüber nachdenken kann. Also, ja, wobei halt nicht besonders tiefgehend, das stimmt schon, Alex. Ja, also es gibt ja eine schwule Serie, die in drei Teile geteilt war. Einmal in die erwachsene Version, einmal in die Teenager-Version und im Anschluss gab es eine Doku, die genau diese Themen aufbereitet hat, die in diesen beiden Folgen dann besprochen worden sind. Und das würde ich mir sehr wünschen, wenn die damals wirklich so Sex and the City gemacht hätten und im Anschluss würden die dann auf der Bühne stehen oder es gäbe dann zumindest irgendwie einen Podcast, worüber dann halt genau dann über diese speziellen Themen dann gesprochen werden würde. Also das würde ich sehr interessant finden. Was für eine Serie war das denn jetzt? Also diese schwule Serie? Cucumber, Banana und Tofu. Genau. Ach so, da hast du, glaube ich, mal in Mob und Blitzer drüber gesprochen, oder? So eine britische Serie. Genau. Ja, ist eine britische Serie. Die gibt es mittlerweile auch bei Amazon auf DVD komplett. Die kommt jetzt auch beim WDR, habe ich noch nicht gelesen. Echt? In Deutsch? Ja, ja. Oh mein Gott. Mhm. Ich glaube schon. Egal. Aber wo du gerade andere Serien erwähnst, also ich habe mich schon gefragt, was ist jetzt an Sex in the City spezifisch 90er, 2000er? Und könnte man so eine Serie, also könnte man die Serie nochmal neu machen? Oder würde so eine Serie wie Sex in the City? Girls? Ja, aber Girls ist, also ich habe Girls nie gesehen, aber es hieß ja immer so, die sei irgendwie, das zeitgenössisch oder zeitgemäße Sex in the City. Also ich finde Girls ja auch interessant, aber ich finde es um Längen nicht so unterhaltsam, wie tatsächlich Sex and the City ist. Vor allem, weil... Aber du bist ein Kind der 90er, Chris. Ja, das vielleicht liegt daran, dass ich aus den 90er bin. Aber vieles, wie zum Beispiel, dass die sich jetzt nicht treffen oder nicht oder verpasst haben oder die ganze Zeit nacheinander suchen, kommt, weil sie zum Beispiel kein Handy haben. Weil sie auf einen Anrufbeantworter sprechen. Das passiert mittlerweile nicht. Also viele treffen sich, dann gucken sie auf ihr Smartphone. Teilweise sind Girls tatsächlich so, die sitzen dann zusammen und reden über etwas und chatten dann dabei. Ja, aber jetzt, also ich dachte jetzt, also du, ja klar, das mag alles schlimm, aber ich dachte jetzt tatsächlich eher, wenn es dann um Sex geht, hatte ich das Gefühl, also ich habe, wie gesagt, Girls nie gesehen, aber was ich darüber Girls gelesen habe, hieß es immer so, ja, das sei ja irgendwie realistischer oder so. Und das sei ja nicht eben nicht irgendwie die High Society Glitzerwelt hier von den reichen New Yorkern, sondern es sei halt irgendwie realistischer. Und es sei halt, ja, weiß ich nicht, nicht so naiv oder so, keine Ahnung. Was sagt ihr dazu? Ich würde jetzt gerne mit einer Anfang 20-Jährigen reden, die so realistischen Sex hat wie in Girls. Also ich glaube, das ist auch unfassbar unrealistisch. Und vor allem... Aber auf eine andere Art. Also es möchte authentisch sein. Genau. Und man sieht auch wirklich Einstellungen, die man so sonst nicht sieht in irgendwelchen Serien. Aber das galt irgendwie ein bisschen auch für Sex and the City. Also ich kann mich an Sex and the City erinnern, weil es vor allem so mutig war oder über so viele Themen explizit gesprochen hat, die und auf diese lustige Art und Weise so, dass man denkt, ach, ist ja alles nicht so schlimm. Und, ja, aber das finde ich total man hat dann, was du sagst. Das war so eine ganz krasse Herangehensweise. Und das ist bei Girls gibt es auch so eine ganz krasse Herangehensweise, wo du das siehst und denkst, okay, das habe ich so jetzt noch nie so gesehen. Jedenfalls ging mir das so. Ich habe Girls nicht lange durchgehalten, weil alle immer so durchgehend schlecht drauf sind in dieser Serie. Und also da wirklich auf Fucked-Up-Beziehungen gezeigt werden. Also also ist Girls natürlich irgendwie realistischer. Aber wenn du das jetzt so sagst, habe ich Aber es ist halt immer noch Manhattan. Es ist, es ist natürlich nicht Manhattan, sondern wahrscheinlich Brooklyn, wenn ich drüber nachdenke. Aber es ist immer noch New York. Das heißt, es hat immer noch nichts mit meinem Leben zu tun, aber ich gucke es mir an und denke, okay, das ist jetzt wirklich authentisch. Aber ich glaube, ich hätte jetzt überhaupt keine Lust mehr, Girls anzugucken. Also, sondern jetzt denke ich eher, jetzt würde ich mir eher Sex in the City angucken. Also, Girls wäre mir dann vielleicht doch zu sehr an meinem Leben. Ich weiß nicht. Nils, High Five. Ja, weiß nicht, mit unserem Leben hat es, glaube ich, auch nicht viel zu tun. Ich weiß es nicht. Also die Themen vielleicht so einige ganz am Rande, so minimal, ja, könnte sein. Aber es ist halt eine Serie. Und Girls ist, finde ich, die ist, wie Nils ja gerade schon gesagt hat, also die ist echt, also so ein Downer. Also wenn ich die gucke, dann habe ich schlechte Laune. Und bei Sex and the City, da lache ich immer. Da gibt's immer, deswegen schneide ich die Zitate so unfassbar gerne in die Folge auch mit rein, weil die teilweise so unfassbar absurd sind und einfach Spaß machen. Ich frage mich auch gerade, wie das mit dem Altersspektrum ist, wenn man die beiden wirklich miteinander vergleicht, weil ich habe gerade den Eindruck, wenn ich drüber nachdenke, dass Girls eine Mit-20er-Serie sind und Sex and the City war ja damals schon eine Mit-30er-Serie. Also ich finde es ganz problematisch sozusagen, das auch an Alter zu knüpfen, weil da wird ja einfach eine bestimmte, naja, nehmen wir mal das Wort Peer Group, das ihr eben gesagt habt, also da wird ja eine ganz bestimmte Gruppe, Clique gezeigt und natürlich sind die sehr privilegiert oder in welche Läden die gehen und wie die auftreten, was die für Jobs haben, wo die hinwollen, das ist eine ganz bestimmte Ecke, also und ist eine Welt, mit der ich damals nichts zu tun hatte und heute nicht und jeweils aus ganz verschiedenen Aspekten nicht sozusagen. Die haben sich vielleicht sogar gewandelt, aber sie sind mir immer gleich ferngeblieben. Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie alt die sind, habe ich vielleicht manche in der Serie altersmäßig überholt oder bin gleich alt und das hat gar nichts mit Alter zu tun. Und das muss ich noch anschließen, ich bekomme halt immer auch eine kleine Gänsehaut, wenn bestimmte Milestones oder vermeintliche Errungenschaften an Zahlen, an nämlich Alter geknüpft werden. Absolut. Sehe ich aber auch so. Das ist so wie dieses, man wird 30 und dann ist man erwachsen. Und das ist teilweise so absurd, weil ich so viele Leute kenne, die 30 sind und Probleme haben, sich ihre Klamotten rauszusuchen. Was mich aber wirklich interessieren würde, würde man Sex and the City jetzt als Reboot neu starten, würde man tatsächlich 4 unterschiedliche weiße Frauen benutzen? Oder würde das wie zum Beispiel Sex and the City 1 im ersten Film, gab es ja auch eine farbige, eine großartige Schauspielerin, dessen Namen ich immer vergesse, die bei Showgirls mitgespielt hat. Die hat, also ich gehe stark davon aus, dass sie dann angefangen hätten, eine afroamerikanische, eine weiße, eine Latina und eine asiatische Frau zu nehmen, um halt wirklich noch ein bisschen unterschiedliche Perspektiven mit einzubringen und dann halt auch noch die Geschichten besser anzupassen. Ich glaube, das würde mehr funktionieren als das, was jetzt Anfang, also 98 irgendwie mit Sex and the City abgelaufen ist, dass sie halt tatsächlich nur ein Spektrum, eine kleine Peer Group im Endeffekt angezeigt haben. Also diese ganzen unterschiedlichen Rassen und Groups und bla, das sieht man halt wirklich nur ganz, ganz fein in der Serie und das würde, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Ja, ich glaube, man hat auch diese ganzen, das Thema Rassismus ja völlig ausgespart oder so auch irgendwie Klassenunterschied. Ich meine, es ist ja eine privilegierte weiße Mittelschicht oder so und man konzentriert sich halt irgendwie auf das Thema Sex und also Frauen und Sex und Beziehung und so und alles andere spielt halt erstmal keine Rolle und ist auch das Thema der ganzen Serie. Also ich meine, was ich sagen will, ist, wenn man jetzt von meinem Reboot von 4 weißen privilegierten Mittelschichtsfrauen. Ich weiß gar nicht, ob das später noch ein Thema wird. Rassismus? Ob das jemals vorkommt. Ich habe ja auch gesagt, dass es irgendwie die Mid-20er-Folge tatsächlich die erste war, bei der mir aufgefallen ist, dass schwarze Menschen drin vorkommen. Ja, tatsächlich, ja. Das ist die 4. oder so. Doch, das wird einmal angesprochen. Das ist realistisch. In der Serie. Und zwar bekommt Miranda einen Nachbarn, einen farbigen Doktor. Und zur gleichen Zeit guckt sie dann eine Serie, die so eine ähnliche Abhandlung dann hat, wie Miranda dann mit ihren Nachbarn hat. Und dann ist ihr aktueller Freund dann total neidisch und kommt dann auch nicht mehr. Naja, zudem jetzt mal nochmal zur Frage zurück, würde man das nochmal so machen? Ich finde, vielleicht gab es ja so Sachen wie The L-Word ist vielleicht Sex and the City. Ja. Neuauflage konnte ich übrigens genauso wenig gucken, eigentlich aus dem Grund. Ich fand eben, das war Sex and the City mit halt einfach lesbischerem Einschlag und vielleicht ist dann Queer as Folk das Ganze auf gay. Ist lustig, ne? Mit L-Word können sich viele nicht identifizieren, fand ich so eine großartige Absolut. Serie, aber bin ich genauso rangegangen wie an Sex and the City. Also ich nehme immer die Teile, die ich mit mir verbinden kann und den ganzen Rest nehme ich dann irgendwie so als Kolorit. Also ich meine, ja. Wobei bei der L-Word muss man natürlich sagen, also da sind unfassbar viele unterschiedliche Gruppen zu sehen. Also da sind die Latinas, die Farbigen, man sieht sogar Snoop Dogg. Mhm. Also die Bekloppten sind auch dabei. Aber es ist halt trotzdem alles sehr Kalifornien und geht einem auch da durch die ganze Zeit rum. Ja, aber wir sind ja also, auch, es ist halt also es gibt halt so eine bestimmte Stimmung bei dem. Irgendwie, es ist halt nichts Deutsches. Ich könnte noch mal sagen, dass ich Girls gerade auch noch mal den Cast gegoogelt habe, sind ja auch 4 weiße Frauen. Ja. Ist komisch, finde ich. Also ich glaube nicht, dass Sex and the City so jetzt tatsächlich aufgesetzt werden würde. Ich glaube, wenn sie es jetzt nochmal genauso aufsetzen würden, würden sie halt ganz viele Vorwürfe dadurch kriegen. Also ihr kümmert euch nur um die weißen Frauen Mitte 30 oder Anfang 30 und ihr kümmert euch nicht. Hat sich Girls denn diese Vorwürfe eingehandelt? Ich überlege da gerade. Ich wusste bis eben nicht, dass Girls existiert. Lena Dunham. Also ich fand es ja ganz interessant, jetzt zu dem Thema Whitewashing zu gehen. Wenn man sich jetzt mal Orange is the New Black anschaut, da ist ja dieser Vorwurf sehr laut momentan, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil diese ganze Serie auch damit anfängt, dass eine weiße Person relativ privilegiert in einen Knast kommt und dann mit anderen unterschiedlichen Peergroups dann in Kontakt kommt, die auch farbig sind, Latina etc. und die auch mehr oder weniger realistisch dargestellt werden, so realistisch wie eine TV-Serie auch sein kann oder will. und unterhaltsam. Und dennoch wird halt gesagt, ja, diese Serie wird so weiß gewaschen und zu wenig farbige, reelle Personen werden dargestellt. Ich glaube, das Problem ist, dass die Leute einfach mittlerweile alle eine Stimme haben und immer drauf lospöbeln, wenn sie Lust drauf haben und lange Blogartikel darüber schreiben können. Das gab es Ende der 90er halt nicht. Also ich meine, in beiden Serien ist es nun mal, ist es halt so aufgebaut, was eben einerseits der Fokus und andererseits auch das Problem oder eben der Kritikpunkt sein kann. Es ist eben aus der Sicht von einer weißen, privilegierten heterosexuellen, naja, also Frau. Ja, das heißt, alle anderen sind die anderen und sind andere Positionen, die keine wirkliche Position oder eigene Stimme bekommen. Und also das ist nochmal das, da bin ich total, den Satz nochmal neu. Das ist ein Ansatzpunkt, den ich spannend finde, sich auf diese Stimme zu fokussieren. Also gerade in Sex and the City ist ja immer Carrie's Voice-Over, also ihre Kolumne. Das heißt aber, sie setzt dem Ganzen einen Rahmen und auch, ja, setzt da ihre Meinung rein. Und so ist es ja auch in Orange is the New Black, nicht mit Voice-Over, aber trotzdem ist die Stimme der Fokus immer auf Pipes. Ja. Es ist halt auch ihre Geschichte. Also es basiert ja auch auf den Aufzeichnungen von der Piper. Genau, bedeutet halt, dass die anderen keine Stimme oder Position haben und nur aus den Augen von diesem weißen, blonden, privilegierten Mädchen gesehen werden. Und das ist der Kritikpunkt. Ja, aber da möchte ich widersprechen. Denn die Einzelnen, also in den letzten Staffeln ist es dann halt immer mehr so, ich glaube, ab der zweiten oder dritten Staffel fängt es nämlich so an, dass diese Hintergrundgeschichten von diesen einzelnen Insassen dann halt auch gezeigt werden. Also dann sieht man die halt nicht mehr im Knast, sondern wie sie denn in diese Situation gekommen sind. Und halt auch so diese Interaktion mit der Familie, die in der realen Welt noch unterwegs ist. Also ich weiß nicht, ich finde das halt sehr, sehr konstruiert. Und wenn man halt was Negatives sehen will, klar, findet man überall sowas. Aber ich finde es ein bisschen überdramatisiert. Aber vielleicht sehe ich es. Also ich habe die ganzen Artikel dazu noch nicht gelesen, zumal ich die neue Staffel noch nicht gesehen habe. Ich hänge ja immer noch in der Staffel davor und da in der Hälfte fest oder so. Ich habe nur ein Foto gesehen, wenn man das irgendwie auf das eine Foto reduzieren möchte, die ganze Diskussion. Das fand ich schon krass, dass alle Leute, die schreiben an der Serie, einfach weiß sind. Okay. Also ein Foto aus dem, wie heißt das denn? Also bei Comedy-Sendungen gibt es auch einen bestimmten Namen für oder so. Diesen Raum, wo alle Schreiber zusammen sitzen. Schreiberinnen und Schreiber, Autorinnen und Autoren. Writer Room, Writers Room, oder so, Writing Room, irgendwie sowas. Ja, der Writers Room, genau, sozusagen. Und ja, dann ist klar, aus wessen Perspektive die Serie erzählt wird. Ja. Also. Naja, wir können ja nochmal einen eigenen Orange is the New Black Podcast machen. Ja, das führt jetzt auch irgendwie weit weg von Sex and the City. Genau, ich wollte auch privilegiert. Also jedenfalls nochmal zu diesen rauen Stimmen. Das scheint ja damals eben was ganz, ja, Neues oder Herausragendes eben gewesen zu sein, dass da eben vier Protagonistinnen sind, die über Sex reden. Ja. Und da kommen einfach keine wirklichen Male Protagonists vor. Das sind die vier Hauptfiguren. Ja. Und das ist man heute zum Glück eben viel mehr gewohnt. Das nehmen wir jetzt vielleicht im Rewatch gar nicht mehr so wahr. Aber das war ja wohl früher eben das Ding, das Besondere und wirklich dieses über Sex reden, was es dann eben in manchen Frauenzeitschriften oder der Cosmopolitan wohl ganz gab, also dass es jetzt so ein verfilmtes, der verfilmte Sexpart war, war ja ein richtiger Durchbruch quasi. Die Offenheit war einfach enorm, also über Sex zu reden, diesen, weiß nicht, allein wie die mit diesem Hasen, mit diesem Dildo rummachen zum Beispiel und dem Bild zeigen und solche, also das ist vollkommen normal jetzt, aber das war halt nicht normal, als es damals lief. Ich glaube, vielleicht manche haben da vielleicht zum ersten Mal ein Dildo gesehen, ohne Scheiß. Ja, also genau, so noch Internet im Startloch, ja. Nochmal abschließend über ein paar Themen zumindest, die wir uns rauspicken, sprechen, die in der Serie so ein bisschen oder in dem Cast zu kurz gekommen sind, aber in der Serie so ein bisschen angesprochen sind. Wir haben ja schon angefangen, so leicht darüber zu sprechen, was es da für interessante Themen sind, die so nebenbei einfach abgehandelt werden, wenn man im Taxi ist und dann darüber sprechen muss, dass der eigene Freund irgendwie Analsex haben möchte und man das ungerne haben möchte. Das lässt uns nicht los, oder? Nee, absolut. Vor allem, weil wir auch ein Feedback gekriegt haben. Was? Ja. Taxis und Analsex, ja. Absolut. Nee, aber auch so das Thema Richtung Freunde und Kinder finde ich unfassbar interessant. Weil ich meine, hat einer von euch Kinder? Dann ist das, habt ihr das irgendwie auch so? Also in der Folge ist es ja so ein Riesenthema. Also die Mädels, die treffen eine alte Freundin, mit der sie damals gefeiert haben und alles war ja so, und die war auch immer over the top. Und plötzlich kommen sie da in die Vorstadt und die haben plötzlich Kinder und alles verändert sich. Und die Person ist anders und sie muss halt akzeptieren, dass sie anders irgendwie, ja, mit ihrem Leben und mit ihrem Körper umgehen muss und dass sie dann doch, ja, ein paar Schaltungen zurücktreten muss. Und habt ihr das bei euch mitbekommen? Also nicht so stark, möchte ich sagen. Natürlich ändert sich alles. Wenn man Kinder hat, der Fokus ist ganz anders. Aber die Menschen sind ja doch immer noch die gleichen. Also vielleicht muss man als der keine Kinder hat, sich dann öfter zu den mit Kindern begeben oder ein bisschen Rücksicht auf die nehmen oder sonst irgendwas. Aber bei mir im Freundeskreis ist es nicht so. Aber ich habe es auch schon bei ein paar Situationen erlebt, jetzt gerade in der Familie, wo dann auch viel weniger Kontakt ist plötzlich, weil einfach die Kinder viel mehr im Fokus stehen und um 7 Uhr werden die Kinder ins Bett gebracht, egal was ist. Also egal, wer Geburtstag hat oder heiratet, um 7 Uhr gehen die Kinder ins Bett, Punkt. Ja, aber ich finde, das ist dann eben was, wie man selber damit umgeht, also ob es einem was ausmacht und wie die anderen damit umgehen, also ob sie eben, wie sehr sie einen dann schätzen oder wo es hat wahrscheinlich nicht immer was mit Schätzen zu tun, sondern manchmal geht es halt nicht anders. Also aus der ganzen Staffel ist mir die Episode eigentlich am meisten nochmal hängen geblieben, weil, also wir haben ja eben schon mal gesagt, eigentlich ist Sex and the City zu großen Teilen ein verfilmtes Frauenmagazin mit den Themen, die damals oder vielleicht immer noch Frauen projiziert werden und auch auf bestimmte Altersgruppen und dann eben dieses Ding mit 30 will eine Frau natürlich Mutter sein und verheiratet und dies und das. Und was mir da eben so positiv aufgefallen ist, dass da mein auch ein wirklich alternativer Ansatz eigentlich gezeigt wird. Also ganz, ganz wunderbar, wie diese 4 fast wie aus Matrix rausgefallen mit diesen schwarzen Mänteln, diese Babyshower-Party da betreten. Das kommt viel zu selten vor, dass wirklich konsequent durchgezogen wird, ein alternativer Ansatz. Ja. Klasse. Es war ja tatsächlich so, dass dieses Vorstadt. Muss immer an Samantha denken, bring your own bottle. Das fand ich so lustig, als ihr das beschrieben habt. Auch wieder so eine Situation. Im Auto sitzen, fahren und laut lachen, alleine im Auto sitzen. Vielen Dank euch. Ja, sehr gerne. Wir haben ja auch gelacht. Ich habe deswegen auch dann extra nochmal auf beiden Sprachen die Stelle nachgeguckt. Wäre mir sonst bestimmt auch nie aufgefallen, die unterschiedlichen Abkürzungen. Ja, ist lustig, oder? Also, ja, weil irgendwie hat die deutsche Version ja keinen Sinn gemacht mit dem UAWG. Also, um Alkohol wird ich meine, die Frau hat eine Eventagentur oder was auch immer. Samanthas Job ist, das weiß man ja immer nicht so genau. Aber sie wird ja eigentlich wissen, dass UAWG was anderes bedeutet. Ja. Ja, jedenfalls ist das ja noch dann was wahrscheinlich auch im heutigen Sex and the City vielleicht vorkommen würde. Hatten wir ja gerade erst vor kurzem den Hashtag Regretting Motherhood, was ja dann diese Frau, die da gezeigt wird, ja verkörpert, die dann nochmal eigentlich alles knallen lassen will und es nicht so annehmen kann. Ich fand das auch ziemlich cool. Also dass eigentlich der Lebensentwurf von den 4 Frauen, also mal abgesehen von Charlotte, die natürlich breit ist, aber dass das eigentlich das coole Manhattan ist und dass sie total bedauern. Also, dass sie da hinfahren und ganz befremdet sind und sie die ganze Zeit bedauern und dann fahren sie wieder zurück und dann taucht die auch noch auf, weil sie ihr altes Leben wiederhaben will und so. Und Was ich dann halt nicht, also was ich dann ein bisschen fies finde, ist, dass sie dann sagen, nee, das geht nicht, du hast jetzt halt Kinder, also benimm dich, geh zurück, selber schuld sozusagen, du gehörst nicht mehr dazu oder so. Aber sie gehört ja auch nicht dazu, weil sie einfach mies war Charlotte gegenüber, und das ist sogar, was Charlotte betrifft, meine Lieblingsepisode, weil sie da so aus sich rausbricht und dieser Frau eine Abfuhr teilt, weil sie ihren geheimen Babynamen klaut. Also jedenfalls ist die, ja, der Charlotte-Moment der Staffel, finde ich. Und so habe ich es dann auch wahrgenommen. Deshalb wird sie eher ausgegrenzt, diese schwangere Frau, weil sie eben Charlotte verletzt hat. Und ja, also da halten die vier zusammen. Und weil sie noch eine Lieblingsfeindin von, na? Samantha. Richtig, Samantha. Ja, stimmt. So, da habe ich das gar nicht betrachtet. Ich fand diese, ich habe das Kissen schon mit meinem Namen bestickt und ich verrate dir das unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Ich habe da Charlotte, glaube ich, nicht ernst genommen. Also, na, aber dann sieht es doch noch mal rollenmäßiger. Also dann werden ja wirklich die Mädels von klein auf mit Babypuppe und allem Möglichen dazu. Du wirst mal Mama sein und wie heißt's denn und tralala. Ja, stimmt. Ja, das ist absurd. Vor allem, wenn man jetzt wirklich diese extremen Kontraste sieht. Und ich meine, dieser komische Vorort, der hatte ja auch sehr creepige Muttis da. Also die eine mit dem älteren Kind, das immer an die Brust wollte, das glaube ich auch schon 8 oder 9 war. Ja, ich weiß nicht. Dann halt wirklich so Frauen, die überhaupt kein anderes Thema mehr haben, außer über ihre Kinder und ihre Ehemänner zu sprechen, was halt auch eine Sache ist, ich kenne das ja auch von meinen Schwestern beziehungsweise von Freundinnen, die angefangen haben, Kinder zu bekommen, die wirklich unfassbar viele Interessen vorher hatten, und jetzt sprichst du dann über den neuen Maxi-Cosi oder irgendwelche anderen geheimen Codewörter, die anfangs erstmal entschlüsselt werden müssen, worüber die denn da gerade plaudern. Das ist halt so ein bisschen irritierend, dass die Frauen dann halt so komplett runterfallen. Ah ja, die Frauen, ne? Wo waren denn eigentlich die Männer? Sprechen die da auch drüber? Haben die auch mal so ein Maxi-Cosi-Dings da in der Hand? Also warum werden die denn dazu gemacht? Ja, ist eine sehr gute Frage. Also in dieser Folge tauchten die Männer gar nicht auf. Sind ja mal besser hier. Die müssen noch Geld verdienen. So. Das ist klar. Ja. Ich meine, die Frauen, die müssen dann Herd und die Kinder, ja. Ja, sind halt die Rollen, die so vorgestellt werden. Ne? Ja. Und die Mädels, die aus Manhattan kommen, ne, die sind genau das Gegenteil. Die sind sozusagen der Teufel im Vergleich zu den braven Frauchen, der das zu Hause irgendwie bleibt. Das sind Frauen, die eventuell erfolgreich sein wollen oder sind und sagen, okay, ich kann auch ohne Frau, ohne Mann leben, wie Miranda ja auch eine lange Zeit gesagt hat, ich brauche keinen Skipper. Aber die waren ja auch alle erfolgreich. Also es gibt ja so eine kurze Vorstellungsrunde, wo sie irgendwie reinkommen und dann meine ich mich zu erinnern. Und dann sieht man die ganzen Frauen und dann erzählt irgendeine von den Damen aus dem Off, wahrscheinlich wieder Carrie, was sie früher für Jobs gemacht haben und wie viele Untergebene sie hatten und wie die Leute gesprungen sind, um ihnen zu gehorchen. Das ist dieses, dass die direkt in die Kamera reden, was in der ersten Staffel so häufig das vorkommt. Stimmt, richtig, ja. Aber wisst ihr, wo ich gerne kurz drüber sprechen würde aus dieser Episode? Ich finde, dass eben die vier Sex and City-Figuren, Hauptfiguren, sind ja ihre eigene Wahlfamilie. Das ist mir nochmal beim Nachgucken jetzt so deutlich geworden, dass das ja eigentlich auch ein alternativer Ansatz sein könnte. Also die halten so fest zusammen, die rufen sich an und besuchen sich im Schlafanzug sitzen gelassen in irgendeinem ollen Hotel. Okay. Und die Ursprungsfamilien tauchen ja auch gar nicht auf. Also ich weiß nicht, ob das eben in späteren Episoden, Staffeln eigentlich vorkommt, aber die anderen Familien sind ja total außen vor. Stimmt. Ja, aber im ersten Film sagt Samantha auch was ganz Schönes. War im ersten Film. Da geht's halt auch darum, dass man sich dann halt irgendwie zurücknimmt und nicht mit dem Mann irgendwie irgendwie abends unterwegs ist und sich dann irgendwie so eine schöne Zeit mit ihm macht, sondern so wirklich so die Auszeit nimmt und dann halt mit den Mädels abends zusammen unterwegs sind, weil das die Historie der Mädels schon deutlich älter und länger ist als da alle Bett- und Männergeschichten, die vorher kamen. Ja, Chris, du sprichst ja auch gerade von romantischen oder sexuellen Beziehungen. Ich spreche von Blutfamilie. Da kommen ja keine Mütter, Schwestern, Väter, So, diese Familie meine ich, die kommt ja nicht vor. Die das kommt sind später die anderen. Bei Miranda nur vor, sonst gar nicht mehr, stimmt, ja. Ja, doch. Und jetzt, wo du sagst, ich habe gerade zum ersten Mal drüber nachgedacht, ich weiß gar nicht, woher die sich kennen. Also, was die Origin-Story genau. Der vier ist. Ob die wollte ich euch auch fragen. Auf der Highschool waren oder auf dem... Stimmt, irgendwie scheinen die so ein bisschen in der Luft zu schweben, die vier. Ich meine, die machen alle völlig unterschiedliche Jobs. Samantha ist 10 Jahre älter als die anderen drei, meiner Meinung nach. Auch ja, das kriegt ihr heraus, wenn ihr den zweiten Film guckt. Oh, da weiß man dann plötzlich, woher sie sich kennen. Ist das nicht der Unsagbare in Marrakesch oder so? Da wird erklärt von Anfang an, wann die sich denn kennengelernt haben. Hm. Immer spoilerst du und jetzt nicht? Aber kann man das noch ernst nehmen? Ich weiß es jetzt ehrlich genau. Im zweiten Film, das hat sich doch jemand ausgedacht, der gar nicht geboren wurde. Also war zur Zeit der ersten Serie. Das kannst du haben. Aber es passt so mehr oder weniger. Ich kann mich nur an eine Sache erinnern, dass Miranda Carrie kennengelernt hat, als sie bei Bloomingdale's in der Umkleide geheult hat, weil ihr irgendeine Klamotte nicht gepasst hat oder so. Ja. Da hat sie auch einen ganz tollen Bob-Haarschnitt, der so unfassbar absurd und doof aussieht. Aber naja. Naja, das war jedenfalls Dinge, an denen ich nicht so noch ohne Schmerzen durch die Episode lang hangeln konnte. Und ihr habt ja in einer Episode von eurem Podcast jetzt euch ein bisschen drüber lustig gemacht, dass sie versuchen, so Catchphrases zu etablieren, wie dieses Ding. Ich weiß nicht mehr genau, was für Dinger das jetzt gab, so spezielle Dating-Namen, dass die dann so ein Dating-Ding und so weiter haben. Das hat mich wiederum in der Serie eigentlich begeistert, weil auch da fand ich, dass es so wie ein Zwischenschritt zu was Alternativen ist. Also, dass sie da ja eben nicht nur in festen Kategorien und in den tradierten Dingern denken, sondern eben neue Dinger dafür aufmachen. Ich fand's gut. Ja, aber es wirkte so ein bisschen gekünstelt und so erzwungen. Daher mochte ich das nicht so gern. Aber wenn du es, so wie du es erzählst, macht es halt auch wieder Sinn. Stimmt. Also diese komplette Geschichte. Es fühlt sich ja auch so an. Also es fühlt sich ja auch so dazwischen an irgendwie mit dem Ding. Also ich finde es total interessant, was Alex sagt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, so ganz bis zur Konsequenz wird das dann ja doch nie durchgespielt, oder? Also ich meine, letztlich läuft die Serie dann doch darauf hinaus, dass alle ihre romantische Zweierbeziehung haben und so, oder? Ja, das sind die Schmerzen, die ich anspreche. Also, schon seit anderthalb Stunden vor dir hin, vielleicht. Möchtest du drüber reden? Ja, genau, bevor wir vielleicht gleich den Cut machen müssen. Also das, was mir auf der Seele brennt, ist, also ich habe die Serie damals auch, glaube ich, gerne angefangen zu gucken und erinnere mich dran, dass es wirklich was Besonderes war, dass eben Frauen über Sex sprechen und dass man Dinge da zum ersten Mal hört. Aber dann ist es ganz schnell so gewesen, dass es eben kein Identifikationspunkt mehr war, sondern eher befremdlich. Und das Befremdlichste ist und bleibt für mich eben diese Mr. Big-Sache. Und das meine ich jetzt symbolisch, also Mr. Big als Synonym für Mr. Right, was sich ja durch Sämtliches durchzieht, hier von Bridget Jones bis hin hier Pride and Prejudice. Es ist ja einfach über Jahrhunderte immer das Gleiche und das macht mir große Schmerzen, obwohl es mir Spaß gemacht hat, Episoden wiederzusehen, weil es ist ja tatsächlich unterhaltsam, setzt ja die erste Episode diesen Rahmen und sagt gleich, meinetwegen im fünften Satz ungefähr, dieses zählt irgendwie auf, welche Frauen es in Manhattan gibt, aber sie sind alleine. Und diese Gleichsetzung von Single-Sein, allein dieses ganze Denken in an oder aus, also du bist entweder Single oder ein Paar und eben bist jemand oder nicht komplett oder alleine, also das Single-Sein, Alleine-Sein bedeutet, ist was ich ganz, ganz furchtbar finde und das wird da ja tatsächlich weiter verbreitet und gelebt. Ja. Finde ich total gut, was du sagst. Kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, das unterstreicht auch so ein bisschen, darauf läuft es auch hinaus bei meinem Unbehagen, das ich mal bei der Serie hatte. Ja, das ist, kann ich nur zustimmen. Ihr, ihr beachtet natürlich eine Figur nicht, die Samantha. Die Samantha, die dann auch bis zum Schluss, auch zum Schluss der Serie, beziehungsweise zum Schluss der ganzen Filme, eigentlich immer Single bleibt und ihre Familie gefunden hat, nämlich in Carrie, Charlotte und Miranda. Und das halt auch recht häufig, immer wieder wiederholt. Das ist die einzige Person, die man immer für bei einem Geburtstag mit den Mädels zusammen feiern sieht. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und da ist schon ein Alternativkonzept von Familie drin. Also, und es ist halt, ich finde, schon ein sehr wichtiger Punkt, wenn man sich Samantha anschaut, die sehr sprunghaft ist. Und ja, ich will auch nicht zu viel spoilern. Ja, auf jeden Fall. Da kommt halt wieder die Sache zum Tragen, dass eben Carrie den Rahmen setzt, die Stimme ist und das letztlich irgendwie abschließt. Also Samantha ist auf jeden Fall eine total wichtige Facette, aber sie ist eben genau das, also eine Facette und denkt ja aber trotzdem eben in diesen üblichen, tradierten Muster, eben dieses ganze Bild von Frau sein. Und also hier geht es ja immer noch um Schuhe und Handtasche und Status und so. Samantha sagt tatsächlich sogar die krassesten, also frauenfeindlichen Sachen. Wie mir jetzt beim Gucken der ersten Staffel aufgefallen ist. Ich fand die immer total super. Also Samantha ist ja so ein bisschen so eine Schwulen-Ikone, jedenfalls von dem, was ich mich noch erinnern kann, was Freunde auch so gesagt haben, weil sie halt der Typ ist, der sich einfach alles nimmt und die Männer verbraucht und so Sex ohne Reue und so zelebriert, aber teilweise halt wirklich auch so krass unterwürfig ist. Und dadurch wird man zu einer schwulen Ikone? Nicht sowas? Also, verstehe es nicht. Naja, das hat ihr auf jeden Fall. Gute Frage. Bei den Schwulen, mit denen ich darüber geredet habe, hatte sie dadurch immer so eine Sonderstellung, ja. Also weil sie halt die unabhängigste von denen ist, die sich halt von den Männern nicht auf der Nase rumtanzen lässt oder sich nicht. Aber so richtig stimmt es halt auch nicht, weil sie ja teilweise wirklich archaische Ansichten hat darüber, wie Frauen und Männer miteinander umgehen sollten. Also ja. Naja, es ist ja auch so, Samantha ist ja diejenige, die Marketing macht, also was relativ viele Schwuppen klischeehaft auch betreiben. Dann hat sie permanent Sex, ne? Permanent jemand Neues, bindet sich nicht, hat keinen Bock, sich zu binden, will auch keine Kinder, mit Kindern nervig und laut. Also wenn man sich so Klischee-Schwule anguckt. Aber ist das anzustreben? Nicht wirklich. Und aber, ich meine auch, wenn wir uns die Serie mal anschauen würden und statt Samantha einer weiblichen Figur eine männliche Figur hinsetzen, dann wäre es das Arschloch. Jetzt mal ganz im Ernst. Dann wäre es. Sie ist in diesem Rahmen, dass sie eine Frau ist und dass sie das halt ausnutzen kann und dass sie halt wirklich ihren Weg folgt, ist sie halt, sympathisch, lustig. Wäre sie ein Mann, wäre sie ein Arschloch. Barney Stinson musste ich gerade dann denken. Ja, aber das finde ich aber auch schon irgendwie ist ja sowieso problematisch, das so zu sehen. Irgendwie. Also wieso? Das wie zu sehen. Also sie als Frau spricht nicht sehr, sehr gut über sich selbst und über, oder ja, und auch über ihre Freundinnen nicht, weil sie halt schon so eine Auffassung hat, dass Frauen... Also ich sehe da halt so eine schwule Projektion drin. Ich kann es jetzt gerade auch noch nicht besser benennen, aber... Ja, die auch frauenfeindlich halt teilweise ist. Also viele Schwule, die sind teilweise wirklich latent frauenfeindlich von Grund auf. Und vielleicht ist es auch der Grund, warum die so gut ankommt. Ich weiß es nicht. Ne? Ja, also, vielleicht ist sie einfach die, oder sie ist ja die diesem heteronormativen und romantischen Bild von Beziehungen wirklich am kritischsten gegenübersteht und am weitesten davon entfernt und damit vielleicht am nächsten dran die ist, die eben mit hier in den Queers Folk Tanzpalast Darkroom mitgehen würde. So. Auf jeden Fall. Stimmt. Die würde auf dem Podest tanzen. Die würde nicht nur gucken, die würde mitmachen. Wobei Miranda finde ich auch nicht besonders klischeehaft. Miranda ist finde ich, in ihrer Art halt, was wir ja auch schon ein paar Mal gesagt haben, dadurch, dass sie ja auch eine lesbische Frau ist, diese Figur, die sie da teilweise verkörpert, wirkt sehr lesbisch. Und ihr wird ja auch immer in der Folge oder in der Serie halt nachgesagt, dass sie lesbisch ist, weil sie sich einfach nicht gefallen lässt, dass sie zum Beispiel eine Wohnung selbst kaufen kaufen möchte. Das ist jetzt auch wieder ein Teaser auf die nächsten Staffeln. Da wird ihr einfach permanent die Frage gestellt, ob ihr Mann denn nicht den Vertrag unterschreiben möchte. Und sie, nein, ich habe mir das erarbeitet, ich habe das Geld und ich möchte mir das leisten. Ja, aber was sagt denn ihr Mann dazu? Ich habe gar keinen Mann. Und das ist sehr, sehr, finde ich, sehr interessant. Also diese beiden Pole. Und dann hingegen hast du Carrie, die permanent Mr. Right sucht, und Charlotte, die auch permanent Mr. Right mit Kindern und am besten noch dicken Bankkonto sucht und das auch offen so sagt. Also es sind so interessante Gegenpole, und beide kommentieren das ja auch sehr schön, wenn Charlotte oder wenn Carrie dann halt irgendwie ihre Männerprobleme haben, vor allem wenn Charlotte ihre Männerprobleme hat. Ja, es sind halt vier Facetten oder eben vier Typen von Weiblichkeit, aber sie bleiben halt immer in diesem Topf von typischer Weiblichkeit. Ja, genau. Wobei, naja, Miranda ist halt nicht in vielen Situationen typisch weiblich, zumindest für die Person, mit denen sie dann halt unterwegs ist, weil sie dann halt permanent als lesbisch geoutet wird, was halt auch ein bisschen absurd ist, nur weil, keine Ahnung, weil du keinen Mann hast, bist du plötzlich lesbisch oder, ja. Ja, ist halt einfach Irritation, ne? Also sie, ja, stimmt schon, sie bricht da am ehesten mal raus. Ja, weil sie auch sehr dominant ist, ne? Was für Frauen eigentlich ja nicht sind. Frauen sollen ja nicht dominant sein. Ja, also man kann sich das einfach echt mal so angucken mit, was werden da für Rollenbilder gezeigt oder ein bisschen über den Haufen geworfen, aber ja, also ich finde es immer noch zum Zähneknirschen, wenn man es heute guckt, und vielleicht war es ja damals tatsächlich noch ein bisschen aufbrechender und befreiender. Ich kann mich nur noch an eine Debatte erinnern, als die Staffel gestartet ist. Da wurde nämlich die Brust von einer nicht gezeigt. Und da gab es ja einen Riesenaufschrei, dass die Frauen dann halt immer BHs beim Sex haben. Was ich so unfassbar absurd fand, dass ich die Serie dann auch gar nicht erst angefangen habe zu gucken, weil ich das so dumm fand, sich darüber aufzuregen. Das muss ich jetzt sagen, du kannst es ja hinterher rausschneiden. Als ich angefangen habe, euren Podcast zu hören, habe ich eben auch überlegt, was weiß ich denn noch von der Serie, ist denn da hängen geblieben, und wirklich aus diesen ganz vielen Staffeln mal on and off reinschalten oder auch nicht. Das Einzige, was ich echt noch bildlich vor Augen habe, ist aus irgendeiner späteren Staffel, wenn Samantha wie heißt dieses Ding? Dieses Nippelding hat, dass sie so aufsetzt, damit es aussieht, als hätte sie steife oder erhitzte Nippel. Und was ja eben auch so dann voll das Thema wurde und Skandal war. Und wirklich, ich habe alles vergessen und das habe ich mir behalten. Also so großartige Folge. Weil ich habe noch diese Szene im Kopf, wo sie diese Nippeldinger dann anleckt und dann so drunter ploppt. Das ist so unfassbar lustig. Ja, tatsächlich, ja. Also das heißt, so bei allen Schmerzen und so weiter, also ich glaube, dass diese Serie wirklich immer Dinge angesprochen hat, die eben noch nicht zur Sprache kamen, und in einer Zeit vor großem Social Media und alles mit einem Google-Klick aufrufen, war das, glaube ich, teilweise tatsächlich eine Befreiung. Ja. Eine wichtige Serie, eine problematische Serie, aber auch eine sehr... Lustig, oder? Also wenn ich euch so zuhöre, schon gesagt. Ich möchte jetzt nicht sagen gackert, aber ihr lacht lustig, schon sehr viel. Ich kichere unerträglich viel. Das habe ich auch festgestellt. Was könnte dich denn an der Serie interessieren, Stefan? Also du sagst ja, du hast ja auch gerade... zu und hast nicht bisher so viel gesehen. Was ist denn jetzt so dein Bild vom Hören, oder was denkst du, durch welche Lesartbrille würdest du es denn durchgucken? Ich glaube, ich würde es erstmal nur als reine Unterhaltung schauen wollen. Also mich eben genau in diese Stimmung wie der Nils und der Chris begeben und einfach es genießen, was mir da präsentiert wird. Dass da durchaus das ein oder andere Thema ist, was mich betrifft, wo ich mich vielleicht drüber ärgere, Themen sind, die angesprochen werden, die ich vielleicht in meiner eigenen Umgebung erlebt habe, die ich gut finde, über die ich mich ärgere, die ich vielleicht, natürlich jetzt heute hat man ja ein bisschen so das Gefühl, es wurde ja eh schon über alles geredet, und im Notfall kann man im Internet gucken, irgendjemand hat irgendwann mal darüber geredet. Aber damals zu der Zeit war es eben schon, wie er eben auch gesagt hat, ein Thema, oder Themen, die noch nicht offen besprochen wurden. Ob man das jetzt gut findet, dass sie jetzt besprochen werden oder nicht, steht auf einer anderen Bank. Aber ich finde, Reden hilft oft. Also bei mir ist wirklich so, Serien zu schauen, verschlingt ja immer durchaus viel Zeit. Wenn ich jetzt mal, ich möchte es nicht, aber eine Woche oder zwei krank bin, kann es durchaus sein, dass diese Serie relativ weit oben auf meiner Liste landet. Und da seid eindeutig ihr beide dran schuld. Also ihr beiden anderen auch heute, weil das wirklich sehr viel Spaß macht. Aber erstmal der Chris und Daniel. Zumal du die in der Woche durch hättest. Ja, wahrscheinlich die 6 Staffeln. Wenn man krank ist, dann kann man ja eine an einem Tag gucken. Ja, genau. Geht halt super schnell. Ich muss sagen, ich finde es auch so angenehm, dass die Folgen keine Stunde dauern. Ja, das ist halt so ein, irgendwie so ein Comedy-Serien-Format, finde ich total angenehm. Aber nicht dieses typische Comedy-Ding, also dass du permanent dieses Gegacker im Hintergrund hast und dieses künstlich reingeschnittene und diese Sitcom-artige ist das halt. Nee, es ist halt keine Sitcom. Nee, es ist ja auch nicht wirklich eine Comedy-Serie, oder? Aber es ist irgendwie eine Serie mit Comedy-Elementen vielleicht, ich weiß es nicht. Ich musste auch irgendwie immer dran denken, weil ich glaube, vor Sex and the City war ja Ally McBeal so das große Ding, oder? Habt ihr das geguckt? Ich hab's angefangen. Ich überlege. Ich meine, Ally McBeal war noch zeitgleich war? Oder war noch surrealer irgendwie, weil da waren ja auch immer so. Das war so lustig. Nur weil es da Unisex-Toiletten gab, waren sie so. Genau, die so ja, aber das hatte so komische Elemente auch mit so Effekten oder wurde halt immer visualisiert, was die Leute sich vorstellen. Baby. Ja, ich glaube, ich habe nur 2 Folgen Ally McBeal gesehen und ich habe die Sendung, glaube ich, überhaupt nicht verstanden. Ich mochte die auch gar nicht. Ich glaube, wenn ich total interessant. Ja. Wäre irgendwie interessant. Also ich glaube, ich werde sie auch niemals nochmal gucken. Einfach aus zeitlichen Gründen, aber ich glaube, es wäre schon interessant, die jetzt nochmal zu gucken, was sie mir jetzt hingekriegt. Ich konnte die gar nicht aushalten, Ally McBeal, aber um nochmal meine Sekundärliteratur ins Spiel zu bringen. Also übrigens kommt das nur so, dass ich Sex and the City in der Mainzer Frauenbibliothek ausgeliehen habe und da war direkt nebendran, neben den DVDs, das filmwissenschaftliche Regal und da ist mir das förmlich in die Augen gehüpft, in den Blick gehüpft und da gab es ein Buch, das heißt Chicks Rule, die schönen neuen Heldinnen in US-amerikanischen Fernsehserien. Und da ist ein Kapitel, das nennt sich Stadtneurotikerinnen. Und da wird übrigens Ally McBeal und Carrie Bradshaw eben parallel abgehandelt. Also one of a kind. Hat sich das Buch gelohnt zu lesen oder war das irgendwie so relativ plump abgearbeitet? Also ich denke, das ist vielleicht sogar eine Doktorarbeit gewesen, die da veröffentlicht wird, die versucht am Anfang Judith Butler und die Queertheorie darauf zu stricken und dann eben krass. Statt irgendwie doing gender, doing chicks sagt und so ähnlich, also ein bisschen problematisch, aber also jedenfalls war das eine gute Art, sich da anzunähern, fand ich, nochmal ein paar Blickpunkte eröffnet zu bekommen und da sind viele allgemeine einleitende Kapitel eben zu der Zeit, zu Geschlechterrollen, ja auch von Frauenzeitschriften oder wie Single Männer dargestellt wurden, also hüpft mir auch gerade Marky Mark an den Marterpfahl gebunden Esquire entgegen und so, also ich fand es sehr tatsächlich unterhaltsam und eben gerade dieses Kapitel über Stadtneurotikerinnen empfehlenswert. Allein der Vollständigkeit halber. Klingt auf jeden Fall gut und passt bestimmt zu meiner Sammlung. Ja, definitiv. Was noch 2 Rollenbilder sind, die da vorkommen, ist die schon erwähnte Bridget Jones, wo man immer so gar nicht weiß, wer hat da jetzt wen imitiert. Ist jetzt Ally McBeal die amerikanische Bridget Jones oder umgekehrt eben? Aber was mich irritiert hat, ist, die sprechen immer wieder von Pippi Langstrumpf und haben dann auch Bilder gegenübergestellt. Carrie mit so 2 Zöpfen und dann Pippi Langstrumpf und das ist ja so eben die Frau, die nicht erwachsen werden will und so. Also eigentlich reproduziert das Buch selbst wieder die Klischees, dass es vermeintlich aufbrechen will. Aber trotzdem, ja, Lesetipp. Verlinken wir auch in den Shownotes, also wenn ich es finde bei Amazon oder so. Ich schicke dir einen Link nicht von Amazon. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schnitt. Wir haben zwar ganz viele Themen noch, aber wir sind schon lang dabei. Wir haben auch noch ganz viele Staffeln. Ich meine, es werden zwar noch Themen dazukommen, aber wir haben ja noch ganz viele Specials vor uns. Definitiv. Und ihr seid wie immer herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Bei den sehr unproblematischen Aufnahmebedingungen. Aber nächstes Mal kann es noch besser werden. Vielen Dank für deine Mühe, Chris und Nils. Ich habe doch fast nichts gemacht. Nils hat alles gemacht. Was habe ich denn gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Tu nicht so. Du hast geglitzert. Genau. Ja, das mache ich ja gern. Chris, aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Schneidearbeiten, die ja jetzt bevorstehen. Ja, das mache ich sehr gerne. Das macht mir Spaß. Ganz viel Flatter-Button drücken für die beiden. Genau. Ja, dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Staffel, Staffel Nummer 2. Vielen Dank an unsere Gäste, Markus, Alex und Stefan. Tschüss. Tschüss. Tschüss.